Erster, ihr habt das Evangelium gehört. Lasst alle schlechten Dinge, Lügen und Neid weg. Zweiter, seid wie Babys, die Milch wollen. So sollt ihr Gottes Wort wollen, damit ihr wachst und gerettet werdet. Dritter, ihr habt erlebt, wie gut der Herr ist. Vierter, geht zu Jesus. Er ist wie ein lebender Stein. Die Menschen haben ihn abgelehnt, aber Gott hat ihn gewählt. Er ist wertvoll für Gott. Fünfter, auch ihr seid wie lebendige Steine. Gott baut euch als sein Haus. Ihr seid wie Priester und bringt Gott Opfer, die ihm gefallen. Das macht ihr durch Jesus Christus. Sechster, in der Bibel steht, Gott setzt in Zion einen besonderen Stein. Er ist wertvoll. Wer auf ihn vertraut, wird nicht enttäuscht. Siebter, für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein wertvoll. Aber für die, die nicht glauben, ist er ein Stein, den die Bauarbeiter abgelehnt haben. Dieser Stein ist jetzt der wichtigste Stein. Achter, die Menschen fallen über diesen Stein, weil sie nicht auf Gottes Wort hören. Das ist so bestimmt. Neunter, ihr seid ein besonderes Volk, Gottes Priester, ein heiliges Volk. Ihr gehört Gott. Deshalb sollt ihr zeigen, wie gut Gott ist. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein helles Licht gerufen. Zehnter, früher wart ihr kein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher hat Gott euch nicht geliebt, aber jetzt liebt er euch. Elfter, ich liebe euch. Deshalb bitte ich euch, lebt hier wie Fremde. Kämpft nicht für Dinge, die euch nur im Körper Freude machen. Diese Dinge sind schlecht für eure Seele. Zwölfter, lebt gut, auch wenn andere euch schlecht behandeln. Wenn sie sehen, dass ihr Gutes tut, werden sie Gott ehren, wenn er kommt, um die Welt zu richten. 13. Gehorcht den Menschen, die Macht haben. Tut das, weil ihr Jesus liebt. Gehorcht dem Kaiser, weil er der höchste Herrscher ist. 14. Gehorcht auch den anderen Herrschern. Der Kaiser hat sie gesandt, um die zu bestrafen, die Böses tun, und die zu belohnen, die Gutes tun. 15. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die dummen Leute zum Schweigen bringt, die euch nicht verstehen. 16. Ihr seid frei, aber benutzt eure Freiheit nicht, um Böses zu tun. Seid wie Diener Gottes. 17. Ehrt alle Menschen. Liebt eure christlichen Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott. Ehrt den Kaiser. 18. Diener, gehorcht euren Herren. Tut das mit Respekt. Gehorcht nicht nur den guten und freundlichen Herren, sondern auch den strengen. 19. Es ist gut, wenn ihr Schmerzen ertragt, weil ihr an Gott denkt. Es ist gut, wenn ihr ungerecht behandelt werdet und trotzdem nicht aufgebt. 20. Es ist keine Ehre, wenn ihr bestraft werdet, weil ihr etwas falsch gemacht habt. Aber wenn ihr leidet, obwohl ihr Gutes tut, dann gefällt das Gott. 21. Gott hat euch dazu berufen, Gutes zu tun. Auch Jesus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm folgt. 22. Jesus hat keine Sünde getan. Er hat nie gelogen. 23. Als Jesus beschimpft wurde, hat er nicht zurückbeschimpft. Als er litt, hat er keine Drohungen ausgesprochen. Er hat alles Gott überlassen, der gerecht richtet. 24. Jesus hat unsere Sünden an seinem Körper zum Kreuz getragen. So können wir von der Sünde frei werden und für Gott leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. 25. Früher wart ihr wie verlorene Schafe. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.